als wäre denn die Woche nur noch zwei Tage Hände und ein Bett und dann wir haben stehen in der Gaststätte, wo alle nur trunken sind. Wann ist an der Zeit, dann mach dich auf die Party.